Ich lese nun den Text zur Predigt aus 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 7. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündigt habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Fuß, ich bin der Leiter von Nordstern. Und ich weiß nicht, ob ihr hin und wieder euch über unsere Stadt Frankfurt freut oder vielleicht auch so ein bisschen stolz darauf seid, hier zu wohnen. Wir als Frankfurter zumindest, wenn man so manchmal Artikel liest oder sowas, wir scheinen ja zumindest in manchen Bereichen irgendwie besonders zu sein. Auf der Liste der innovativsten Städte Europas sind wir relativ weit oben. Das heißt, irgendwie scheint Frankfurt eine Stadt zu sein, in der sehr viel Innovation passiert. Also als Grund haben wir von diesem kleinen Webseiteneintrag oder so, habe ich gelesen, liegt daran, dass wir sehr viel bauen. Frankfurt wird gerade überall gebaut, im Europaviertel, unten am Main oder irgendwo. Also sehr viel Innovation passiert dadurch, dass neue Gebäude und neue, was soll ich was alles entstehen, es ist viel Kunst und Neues, was auch im Bahnhofsviertel passiert, gerade so, was sich da wandelt. Und es gibt einfach in Frankfurt sehr viel innovative Menschen, also Leute, die gerne Neues mögen, die gerne was Neues machen, die gerne was Neues ausprobieren, die irgendwie neu sind. Und Frankfurt ist auch eine Stadt, in der sehr viele Leute neu hinziehen und dann vielleicht gar nicht so lange sind, also und wir wegziehen. Also Frankfurt ist eine von diesen Städten in der Welt, wo sehr viel Innovation passiert. Eine Stadt, in der, man könnte sagen, die Zukunft mitgestaltet wird. Oder auch eine Stadt, in der die Zukunft ziemlich vieler Leute mitgestaltet wird. Vielleicht auch von uns. Auch persönlich. Viele Leute kommen hierher, um ihre Zukunft zu gestalten, um etwas anzufangen. Also viele Leute kommen hierher, weil sie einen guten Job kriegen und irgendwie an ihrer Karriere, an ihrer Zukunft zu arbeiten. Oder weil sie hier was ausprobieren wollen, vielleicht ein Business oder sowas. Oder weil sie hier mit einem Partner, der neu ist, hierher kommen oder irgendwie sowas. Also es ist eine Stadt, in der viel Neues passiert. Oder Leute kommen hierher, um ein neues Studium anzufangen, um dort sich für ihre Zukunft, ihre persönliche Zukunft auszurichten. Und die Frage, die so ein bisschen damit verbunden ist und die ich heute einfach mal stellen will, was ist deine Zukunft? Wenn du in einer Stadt lebst oder mitlebst, die so in Richtung Zukunft unterwegs ist, was ist denn deine Zukunft? Wie leben wir in Richtung Zukunft? Wie machen wir das? Mit welchen Hoffnungen, mit welchen Erwartungen, mit welchen Sicherheiten, mit welchen Perspektiven? Was ist das, wo du, wenn du in Richtung Zukunft denkst, vielleicht dran denkst? Ich glaube, dass diese Frage in Richtung Zukunft, in Richtung Perspektive relativ viel mit Spiritualität, auch mit Glauben zu tun haben kann. Und deshalb ist es doch wert, glaube ich, diese Frage mal hier in einem Gottesdienst zu stellen. Und es gibt Perspektiven und es gibt Hoffnung, es gibt Kraft und so, die mit Glauben zu tun hat und die dann etwas damit zu tun hat, wie wir in Richtung Zukunft unterwegs sind. Und das hat mit dem zu tun, wo wir heute drüber sprechen. Wir haben ganz viel immer in der Reihe, die wir gerade haben, wo es um Jesus geht, zurückgeguckt. So auf das, was war mit Jesus. Und das, wo es heute drum geht, nämlich der triumphierende Jesus, das hat viel wieder mit dem zu tun, wie sich diese historische Person Jesus Christus damals und das, was unser Glaube eben auch hat, nämlich eine Perspektive nach vorne, die auch mit Jesus zu tun hat, wie sich diese beiden Pole, zwischen denen wir ja stehen, Vergangenheit und Zukunft, wir sind mittendrin in der Gegenwart, wie sich diese beiden miteinander verbinden. Und ich glaube, dass dieser Text, der eben vorgelesen ist und der Grundlage für meine Predigt ist heute da viel mit zu tun hat. Und ich glaube, dass Paulus den Leuten damals, an die er geschrieben hat, also der Text wurde von einem Mann geschrieben, der hieß Paulus, der hat relativ viele Bücher, also viele Briefe im Neuen Testament geschrieben und hat auch einen geschrieben an eine Gemeinde, die er mal selbst gegründet hat. Und also so ähnlich wie hier, er hat eine Gemeinde gegründet und ist dann weggegangen und hat hinterher wieder einen Brief dahin geschrieben. Das ist dieser Korintherbrief. Und ich glaube, er wollte mit diesem Text, den er hier geschrieben hat, den Leuten dort drei Dinge sagen. Er wollte etwas über den Charakter der Perspektive sagen, über den Inhalt der Perspektive und über die Grundlage der Perspektive. Also den Charakter der Perspektive Richtung Zukunft, den Inhalt der Perspektive und die Grundlage. Wie gesagt, wir sind in der Reihe über Jesus und wir haben in den letzten beiden Sonntagen, die wir hatten, uns ganz stark um diesen ganz zentralen Moment gekümmert, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Das kennt irgendwie so ziemlich jeder, selbst wenn man mit Glauben und Christlichem und Bibel und so gar nichts zu tun hat, dann kennt man das zumindest vielleicht, dass Jesus derjenige war, der ganz bekannt irgendwie am Kreuz gestorben ist. Und das war das, was wir in den letzten Wochen hatten. Und wenn man diese Geschichte noch ein klein bisschen weiterliest, und es ist eigentlich ganz egal, welche von den vier Berichten, die es in der Bibel gibt, man liest. Es gibt ja vier, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Die haben alle vier über Jesus was geschrieben. Und egal, welchen von diesen Berichten man nimmt, wenn man von der Kreuzigung weiterliest, dann kommt es immer zu diesem Moment, wo drei Tage, nachdem Jesus gestorben war, dann die Geschichte erzählt wird, wie etwas absolut Abgefahrenes passiert ist, was eigentlich undenkbar war, was so undenkbar war, dass selbst die engsten Freunde von Jesus, die das eigentlich vorher schon von ihm gehört hatten, dass das passieren soll, er hatte das vorher angekündigt, nicht gerafft haben. Es ist, und das, wenn man den Bericht dann liest, dazu gekommen, dass Jesus Christus tatsächlich von den Toten auferstanden ist, dass er wieder gelebt hat oder dass er in ein weiteres Leben hindurchgegangen ist, so könnte man das formulieren. Es ist die Auferstehung, das ist das, was wir normalerweise an dem Feiertag Ostern feiern. Das ist ja schon bald. Ostern, es ging nicht ursprünglich an Ostern mal um Osterhasen und Ostereier und solche Dinge. Das ist auch eine schöne Tradition, die irgendwie dazugekommen ist. Aber ursprünglich ging es tatsächlich mal um Jesus und darum, dass er tatsächlich nicht nur einfach gestorben ist an Karfreitag, sondern drei Tage später auferstanden ist. Und es gibt darüber in der Bibel fünf Berichte, vier nämlich in diesen vier Berichten über Jesus, geschrieben von den vier Evangelisten und diesen hier, den wir hier heute haben. Also der fünfte Bericht, geschrieben von Paulus, wo er etwas darüber schreibt, wie das passiert ist und was das so mit unserem Glauben zu tun hat. Und ich möchte, wie gesagt, die Frage stellen, was hat diese Idee, dass Jesus Christus behauptet oder dass Christen behaupten, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist? Was hat das mit meiner Frage, wie ich in Richtung Zukunft lebe, was hat das damit zu tun, mit dieser Perspektive? Erstens, der Charakter der Perspektive. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mit in den Text so ein bisschen reingucken. Ich werde immer wieder so ein paar Aussagen da rauspicken. Und was Paulus hier am Anfang macht, ist, er schreibt ja, liebe Geschwister, also gab ein herzliches Verhältnis zwischen denen, er redet sie mit Geschwistern, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen und sie ist zur Grundlage eures Lebens geworden. Also er redet hier von etwas, was er Evangelium nennt und er sagt, dieses Evangelium ist nicht eine These oder eine Idee oder irgendwie sowas, sondern er nennt es eine Botschaft. Und das ist der Charakter dieser Perspektive, die Paulus hier geben will. Es ist eine Botschaft. Eine Botschaft, ich weiß nicht, es gibt ja bis heute so diesen Begriff in der Person eines Botschafters. Das ist jemand, der sein Land in einem anderen Land vertritt. Früher gab es solche Leute auch, Botschafter, aber das waren eher so diejenigen, die, so wenn ein König was zu sagen hatte, dann schickte er einen Botschafter, dann ging er nicht selber meistens, sondern dann schickte er einen Botschafter, der dann im Namen des Königs irgendwo etwas zu sagen hatte. Und es gibt einen Unterschied zwischen einer Botschaft und einem Befehl. Ich möchte es kurz erklären. Eine Botschaft ist etwas von etwas, was passiert ist, wo jemand eine Botschaft bringt von etwas, was da ist. Und ein Befehl ist etwas, wo jemand sagt, das ist etwas, was du tun sollst. Also eine Anweisung. Also stellt euch folgende Situation vor. Es gab es früher zur Zeit Jesu relativ häufig. Da ist ein Land und dieses Land wird angegriffen von Feinden. Also irgendein benachbarter König hat Lust auf dieses andere Land Und er nimmt seine ganzen Soldaten und schiebt sie so an die Grenze. Und irgendeiner kriegt's mit. Und das ganze Heer des Landes, in dem wir wohnen, zum Beispiel, das ganze Heer von Deutschland, rückt dann da so hin und kämpft dagegen. Und damals gab's halt noch keine Live-Kameras oder irgendwie sowas, sondern man sah dann irgendwie nur, dass die ganzen Soldaten dahin losgingen und man hoffte, dass die eigenen gewinnen. Weil davon, was da auf diesem Schlachtfeld passiert, hing ab, ob ich die Zukunft meines Lebens in Sklaverei verbringe oder in Freiheit. Und dann machte es doch einen Riesenunterschied. Also ich stelle mir dann diese Situation vor, die konnten ja alle leider nicht live auf YouTube oder irgendwo ARD oder wo auch immer mit zugucken, was da auf dem Schlachtfeld passiert, sondern irgendwann kam dann tatsächlich jemand auf einem Pferd angeritten, ein solcher Botschafter, und alle riefen, er kommt. Und dann kam er in die Stadt hinein und brachte quasi, was passiert war. Und es ist ein Riesenunterschied, ob er mit einer Botschaft kam oder mit einem Befehl. Wenn er mit einem Befehl kam, dann hieß es folgendermaßen: Wir haben verloren, bewaffnet euch, macht die Tore zu und seht zu, dass ihr euch verteidigt, denn die Armee der Feinde wird hierher kommen und wird versuchen, das Land einnehmen. Unsere Leute haben verloren. Eine Botschaft war, wenn er kommen würde und sagen würde: Wir haben gewonnen! Ja, es ist an eurer Stelle gekämpft worden und ihr seid frei. Andere Leute haben stellvertretend für euch einen Sieg errungen und ihr seid frei. Und was Paulus hier erklären möchte und wo er die Leute, an die er schreibt, hier auch dran erinnern möchte, ist, dass er sagen will: Hey Leute, das, woran ihr glaubt, das, was euer Glauben ausmacht, das ist kein Befehl. Da geht es nicht darum, dass euer Gott oder irgendjemand anders euch sagen will, was ihr tun sollt, damit ihr leben könnt, damit ihr was bekommen könnt, damit er euch segnet, damit er euch beschenkt oder so, sondern es ist, dass der christliche Glaube im Grunde ist eine Botschaft, ist ein Evangelium, ist eine Botschaft von etwas, was längst passiert ist, damals am Kreuz und damals im Grab. Und es ist etwas, wo wir nicht mehr etwas dafür tun müssen, dass es passiert, sondern es ist etwas, was wir im Glauben und in Freude annehmen können. Das ist die Art und Weise dieser Perspektive. Und ich glaube, dass genau das der Unterschied ist zwischen dem, wie Menschen Spiritualität erleben. Es gibt ganz viele Menschen, die Religion, Spiritualität so erleben, dass es mehr eine Art Befehl gleicht. Nämlich so, dass sie denken, es geht darum, im Glauben bestimmte Gebote zu halten, bestimmte Dinge zu tun, sich an bestimmte Regeln zu halten, ganz fromm zu sein, netter Kerl zu sein, guter Mensch zu sein. Und dann würde Gott eben irgendetwas machen. Ne? Also die Gebete erhören, segnen, Wohlstand schenken, ewiges Leben geben, irgendwie sowas. Aber das ist eigentlich in allen Religionen der Welt so. Aber hier finden wir Paulus, der sagt, hey, im christlichen Glauben, in dem Glauben, in dem es um Jesus Christus geht, da ist es genau andersrum. Da ist etwas für euch passiert. Da geht es nicht mehr um einen Befehl, was wir tun müssen, sondern da geht es darum, dass etwas passiert ist und dass dieses, was längst passiert ist, durch jemand anderen, nämlich durch Jesus Christus selbst, dass das zur Grundlage eures Lebens und damit auch zur Grundlage eures Lebens in Richtung Zukunft für eure Perspektive eures Lebens werden kann. Und das, worum es hier geht, ist, und das beschreibt Paulus ja hier auch, dass das Leben in dem Glauben daran mich verändern kann. Er sagt ja dann, diese Botschaft ist zur Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, dass ihr daran glaubt. Also es hat mit Glauben zu tun. Der zweite Punkt, der Inhalt dieser Perspektive. Wenn man dann ein bisschen weiterliest, dann schreibt Paulus hier in Vers 3, zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie empfangen habe, gehören folgende entscheidende Punkte. Also er sagt, es gibt jetzt einen Inhalt dieser Botschaft. Also das, was dieser Mann auf dem Pferd dann damals gesagt hat, war entscheidend. Es gibt einen Inhalt der Botschaft. Nicht nur einen Charakter, sondern einen Inhalt. Und dieser Inhalt, den beschreibt er jetzt hier, gehören folgende entscheidende Punkte. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben, er wurde begraben und 3 Tage danach ist er von den Toten auferweckt. Das ist so ziemlich zusammenkomprimiert, das, was Paulus sagen würde, das ist die Botschaft des christlichen Glaubens. Hier haben wir es mal, so richtig zusammen, wenn man alles andere weglassen würde und so den absoluten Kern behalten würde, wo würde Paulus hier sagen, das ist das Evangelium, das ist das, worum es im christlichen Glauben geht, dass das passiert ist. Das ist der Inhalt. Es geht darum, dass etwas passiert ist für uns, dass er sagt hier, Jesus Christus ist eben gestorben für unsere Sünden, also es hat was mit uns zu tun. Dieser Kreuz, dieser Tod von Jesus Christus am Kreuz ist nicht nur eine weitere große Persönlichkeit in der Geschichte, die einfach gestorben ist und vielleicht ein bisschen auf eine besondere Art und Weise und ein paar besondere Umstände und ein paar Leute haben hinter Bücher darüber geschrieben. Nein, das, was da am Kreuz passiert ist, an diesem Kreuz vor Jerusalem vor 2000 Jahren, das hat etwas mit mir zu tun. Weil es war nicht einfach irgendein Mensch, es war der Sohn Gottes. Und er hat das getan für mich. Er hat das getan in der Art und Weise, wie die Soldaten eines Landes stellvertretend für das Volk dieses Landes einen Sieg erringen, wie sie kämpfen. Und dann hinterher kommt der Botschafter und sagt, es ist für dich gewonnen worden. Du bist frei. Jemand anders hat stellvertretend für dich gekämpft. Er hat stellvertretend für dich das getan, was du nicht mehr tun musst. Du bist frei. Und das hat irgendwie mit unseren Sünden zu tun, mit dem zu tun, wie wir in welcher Beziehung, wie wir mit Gott leben. Man kann das so beschreiben, dass man sagt, das ist das, in welchem Zustand wir sind mit Gott. Dass wir nicht mit ihm in direkter Verbindung sind, dass wir nicht die tiefe Gemeinschaft mit ihm leben, die wir leben könnten. Und diese Gemeinschaft hat Jesus wiederhergestellt. Wir haben in den letzten beiden Gottesdiensten dazu ganz viel versucht, Gedanken zu machen und dazu zu überlegen, was das genau bedeutet. Aber das ist eben das Evangelium. Es ist nicht Religion. Das ist die Botschaft. Es ist nicht Befehl. Das ist wirklich Schönheit. Das ist ein Grund, fröhlich zu sein. Es ist nicht ein Grund, jetzt zu sagen, okay, wir strengen uns alle an und versuchen, gute Christen, fromme Menschen zu sein. Und dann, wenn wir das alle sind, denken wir sind alle ganz okay und deshalb mag Gott uns. Nein, es ist genau umgekehrt. Er hat das längst erledigt und daraus können wir freuen. Darüber können wir uns freuen. Und das hat mit der Auferstehung Jesu von den Toten zu tun, was hier dann auch erklärt wird. Es hat mit dem Triumph Jesu über den Tod zu tun. Denn dieser Moment, dass Jesus wieder auferstanden ist, ist ja irgendwie entscheidend. Richtig? Also wenn unsere Predigtreihe hier aufhören würde, also sagen wir mal, letzte Woche aufgehört hätte und es keine weiteren Berichte darüber gäbe, wenn einfach der Tod Jesu das Ende seiner Story gewesen wäre, dann würde heute kein Mensch mehr irgendwie über ihn nachdenken. Das wäre vielleicht wichtig gewesen. Und man hätte vielleicht auch sagen können, da ist stellvertretend was passiert. Aber es wäre niemals etwas passiert, was die ganze Welt verändert hat. Es wäre niemals zu einer Riesenbewegung geworden, die bis heute Menschen fasziniert. Dann wäre Jesus Christus nicht die Person. Jesus Christus ist von seinem Vater im Himmel von den Toten auferweckt worden. Es ist das Undenkbare passiert. Aber ist es eigentlich so undenkbar, habe ich mich gefragt. Ist es so ein großes Wunder? Also ich glaube, es ist eher das große Wunder. Also wenn Jesus Christus wirklich Gottes Sohn war, dann ist es doch eigentlich eher undenkbar, dass er gestorben ist. Weil wie kann Gott sterben? Das ist eigentlich das Undenkbare. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Aber eigentlich ist es doch fast zu erwarten, dass wenn Gott da ist, dass er lebt. Und eigentlich wäre es doch auch zu erwarten gewesen, dass wenn Gott irgendwie den Tod teilt mit uns, dass er, obwohl er dann tot war, wieder lebendig werden wird, weil er Gott ist. Also in Jesus Christus ist Gott auf diese Welt gekommen, hat den Tod der Menschheit, die Trennung der Menschheit auf sich genommen und ist dann wieder auferstanden. Er hat weitergelebt. Er ist quasi durch den Tod hindurchgegangen in ein neues Leben. Und er hat den Tod damit, und das ist das, was Miri vorhin so ein bisschen erklärt hat, besiegt. Er ist der triumphierende Jesus. Er ist derjenige, der gesagt hat, damit, mit dem Tod ist es nicht vorbei. Und der Tod ist nicht das, was unser Leben einfach beendet, sondern es gibt etwas danach. Und es gibt nicht nur ein Problem danach, sondern es gibt etwas Tolles danach. Es gibt eine unglaublich schöne Perspektive. Es gibt etwas, worauf wir uns freuen können. Meine Oma, die ist 85 und die hat mich sehr geprägt in den ganzen Gedanken über das, über diese Gedanken, die mit der Auferstehung, auch mit der Auferstehung Jesu und auch unserer eigenen Auferstehung zu tun hat. Ich habe sie ist 85, sie ist sehr schwach Und sie ist mir in vielen Dingen im Glauben ein Vorbild. Und sie ist so jemand, würde im Moment sagen, die irgendwie immer schwächer wird und auch man irgendwie merkt, wow, das wird nicht wieder wirklich so viel besser. Und wahrscheinlich ist sie irgendwie so auf der Zielgeraden, so könnte man das beschreiben. Und sie merkt es selber und spricht darüber. Ich habe vor einiger Zeit mit ihr noch einen längeren Brief geschrieben und sie hat mir zurückgeantwortet, so konnte nicht mehr so gut schreiben, hat früher oft mir Sachen geschrieben, aber so ein bisschen krackelig hat sie mir dann zurückgeantwortet und ich dachte, ich lese euch das vor, weil das ist genau das, was ich glaube, was Paulus hier sagen will. Sie schreibt, sind wir nicht reiche Leute in einer ungewissen Zeit? Hier haben wir keine Sicherheit, außer der in Jesus Christus. Und so darfst du und so dürft ihr das weitersagen und weitergeben aus dem Reichtum, den ihr bekommen habt. Ich weiß nicht, was mein Herr vorhat mit mir, doch ich weiß, und dann zitiert sie ein Lied, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Und da zeigt sie immer wieder, das ist etwas, was eigentlich immer wieder aus ihr herauskommt, wenn man mit ihr spricht, diese Perspektive, dass sie weiß, wenn sie bald stirbt, und das ist bei ihr relativ nah bevor, dann ist sie da. Dann wird sie das Gleiche erleben, was Jesus vorgemacht hat. Dann wird sie eine Auferstehung von den Toten erleben. Irgendwann dann. Und dann wird sie bei Jesus sein. Und dann wird ein Leben anfangen, von dem sie sich jetzt wahrscheinlich noch nicht mal zu träumen weiß, was das wirklich, wie schön das sein wird. Und ich glaube, und das habe ich bei ihr gesehen und das habe ich bei vielen anderen Menschen gesehen, wenn man so eine Perspektive hat auf das, was dann kommt, dann lebt man doch anders. Dann kann man anders hier sein. Dann hat man eine andere Perspektive. Und das sagt Paulus hier. Das ist doch der Inhalt dieser Perspektive, die wir als Christen haben. Drittens, die Grundlage dieser Perspektive. Paulus schreibt hier dann, also diese paar Punkte sind quasi der Kern. Und ab Vers 5 schreibt er dann noch so ein bisschen was, wo man sich ein bisschen denkt, okay, Paulus, wir haben es jetzt langsam begriffen. Okay, also ich lese es euch nochmal vor. Er sagt, als der Auferstandene hat er sich dann erst Petrus gezeigt, dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, die meisten aber leben noch. Und dann zeigte er sich ja auch noch Jakobus und Epaphras. Also gibt es noch eine richtige Liste, wo er sagt, als Auferstandener ist Jesus dann tatsächlich auch Menschen erschienen, die haben ihn gesehen. Also es war nicht nur irgendwie so ein Gedanke von ein paar Leuten, die das sich überlegt haben, sondern es ist tatsächlich passiert. Warum macht er diesen Punkt hier so wichtig? Ich würde sagen, es ist drittens die Grundlage dieser Perspektive. Es ist nämlich so, dass Paulus hier in diesem Kapitel, wenn man das noch ein bisschen weiterliest, es gab in Korinth Leute, die angefangen haben, sich Gedanken zu machen über die ganze Sache mit dem Leben nach dem Tod und so weiter. Und die Situation damals war gar nicht so anders, als sie heute ist. Wenn man noch ein bisschen weiter liest, in Vers 12 und folgenden, schreibt er Folgendes. Es gibt einige unter euch, die behaupten, die Auferstehung von den Toten gibt es gar nicht. Angenommen, es gibt gar keine Auferstehung von den Toten. Dann ist Jesus auch nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und dann ist es auch sinnlos, dass ihr daran glaubt und so weiter. Also es gab Leute in Korinth, die gesagt haben, hey, das ist ja alles schön mit der ganzen Sache mit Jesus und mit dem Glauben und mit Kirche und sowas allem und ihr habt da jetzt so eine Gemeinde gegründet und ihr redet immer von Jesus, ja toll, aber hey, mal ganz ehrlich, Auferstehung von Toten, wer glaubt denn an sowas? Das ist ein Märchen, oder? Das ist doch Quatsch. Also das ist nicht nur etwas, was man im 21. Jahrhundert findet. Ich würde sagen, solche Leute gibt es ja bis heute immer noch. Und ich kann es auch verstehen. Ich würde sagen, ja, also es ist ja auch irgendwie eine merkwürdige Idee, dass es tatsächlich sowas geben kann wie Leben nach dem Tod. Aber Paulus sagt hier, hey, wir müssen mal ehrlich sein, wenn das tatsächlich so wäre, wenn es so etwas wie die Auferstehung der Toten nicht gibt, dann macht sowas wie Kirche und Glaube und Jesus und Kreuz und dann macht das alles gar keinen Sinn. Weil warum? Wofür ist das denn da? Dann ist es eigentlich alles eine dumme Illusion. Dann ist es Quatsch. Dann laufen wir irgendwas hinterher, was eigentlich so in die Rubrik Harry Potter, Bibel, Herr der Ringe, Star Wars gehört. Ne? erfundene Geschichten, die unser Leben ein bisschen inspirieren, aber die nichts mit unserer tatsächlichen Wirklichkeit zu tun haben. Und Paulus sagt hier, nee, Leute, zumindest aus seiner Perspektive, hier ist mehr als nur ein Mythos, mehr als nur eine gute Story, die sich mal schön liest. Sondern hier ist etwas tatsächlich passiert. Warum? Wie macht er das? Was sagt er hier? Ich möchte euch ganz kurz in diese Gedanken hineinnehmen, denn ich glaube, es gibt Gründe, die tatsächlich dafür sprechen, dass Jesus tatsächlich gelebt hat und dass auch seine Auferstehung nicht einfach nur eine Harry-Potter-Idee ist, sondern tatsächlich passiert ist. Nicht, weil ich glaube, dass man jemanden davon intellektuell so einfach überzeugen kann, aber ich glaube, was hilft, vielleicht so ein paar Gedanken zu finden, die einem helfen können, zu glauben. Also, drei kurze Gedanken dazu. Erstens, was Paulus hier sagen will, ist, hey, das waren echt Augenzeugen, die das aufgeschrieben haben und die das gesagt haben, die davon berichten können. Er macht ja hier, erzählt hier tatsächliche Personen auf, die das miterlebt haben, nämlich den Petrus, den kannte er damals in der Kirche jeder, das war sowas wie Papst so und so, Papst Petrus, hinterher hat die katholische Kirche gesagt, er war auch tatsächlich vielleicht der erste Papst, das lasse ich mal unkommentiert, aber er war derjenige, der überall bekannt war, als jemand, der der Leiter von Kirche war. Den kannte jeder. Also das wäre jemand gewesen, wo man hätte hingehen können und hätte fragen können, sag mal Petrus, du warst doch damals dabei, ne? So bei der ganzen Kreuzigung und dem ganzen damals, ne? Jetzt sag mal, war das wirklich so? Und es gab da noch viel mehr Leute, ne? Die 12 Apostel, und dann sagt er sogar erstaunlicherweise, mehr als 500 Leute auf einmal haben ihn wieder gesehen, wie er als Auferstandener tatsächlich vor ihnen stand. Wenn man einen Historiker, einen historischen Wissenschaftler fragen würde, wie man tatsächliche Ereignisse in der Vergangenheit quasi bemisst, als können die tatsächlich stattgefunden haben. Also wenn man sich, nehmen wir mal an, eines der Ereignisse, an das ich mich in meiner Kindheit so richtig live erinnere, ne, ihr kennt das vielleicht auch, es gibt so Dinge, wo wir so Erinnerungen dran haben über Bilder, die unsere Eltern gemacht haben und die irgendwo in einem Fotobuch kleben, aber es gibt auch Erinnerungen, die wir echt live haben. Eine meiner Live-Erinnerungen ist, dass 1990 Deutschland in Italien Weltmeister geworden ist. Es war ein der historischsten Momente in der damaligen Zeit. Fußball-Weltmeister in Italien. Und ich weiß noch, wie ich das geguckt habe im Fernsehen und wie wir hinterher draußen rumgerannt sind mit Deutschlandfahne und so weiter, wie das passiert ist. Und man könnte jetzt im Nachhinein sagen, also meine Tochter könnte jetzt sagen, Stefan, also Papa, ob das wirklich passiert ist, ja. Also, okay, vielleicht war Deutschland auf der Weltmeisterschaft, aber, ach komm, die haben hinterher einen erzählt. Die wollten unbedingt gewinnen, ja, und dann haben sie ein paar Fotos gemacht, wie sie irgendwie ein paar Tore geschossen haben und, also, ne. Dann könnte ich aber sagen, nee. Also, Laura, es gab da Leute, die tatsächlich dabei waren. Es gibt so ein paar Spieler, die könntest du noch fragen. Es gab auch zehntausende Leute, die mit im Stadion waren, ja, also, und es gab tatsächlich gute Berichte, die gut belegt sind, also, okay, das ist jetzt ein Ereignis, was nicht so weit zurück ist, aber wenn man viel weiter zurückgeht in eine Zeit, wo vielleicht überhaupt niemand mehr lebt heute, also nehmen wir an, wir gehen zurück in die Reformationszeit oder irgendwelche anderen Ereignisse in der Geschichte, dann müsste man immer fragen, wie gut ist denn dieser Bericht? Und wenn man einen Historiker nehmen würde und der das hier lesen würde und sehen würde, okay, also die Leute, die Berichte über Jesus geschrieben haben, waren tatsächlich Augenzeugen. Das waren nicht einfach ein paar hundert Jahre später irgendwelche Leute, die mal was eine Geschichte geschrieben haben. Das waren tatsächlich Leute, die dabei waren. Und es waren sogar relativ viele, die das bezeugen können. Also zu der Zeit, wo sie das geschrieben haben, war tatsächlich noch Leute am Leben, die da hätten gegen Einspruch erheben können. Ich mache da versuche eine kleine Mini-Grafik dazu zu machen. Also es gab diese Momente, die da passiert sind, von denen die Berichte im Neuen Testament erzählen, also die Zeit, wo Jesus gelebt und gestorben und auferstanden ist. Wir nehmen ungefähr an, das musste ungefähr um das Jahr 30 nach Christus gewesen sein. Zu der Zeit lebten so Leute wie Petrus und so weiter. Die haben dann auch noch eine ganze Zeit weitergelebt. Viele von denen sind irgendwann tatsächlich sogar dafür gestorben, für diesen Glauben, sind hingerichtet worden. Und derjenige, der so am ältesten geworden ist, war wahrscheinlich Johannes. Und der hat so ungefähr bis 90, 95 nach Christus gelebt. Und in dieser Zeit hier sind diese Berichte über Jesus entstanden. Also in der Zeit ist dann das, was wir heute das Neue Testament nennen, geschrieben worden. Also es ist nicht irgendwann 300 Jahre später mal, hat sich jemand hingesetzt und gesagt, damals gab es doch so eine Person, Jesus. Ich schreibe mal so ein bisschen das auf, was über den bekannt ist und dann tue ich so, als wäre das so der echte Bericht. Nein, es ist tatsächlich in dieser Zeit geschrieben worden, wo die Leute, die dabei waren, lebten. Von diesen Leuten sogar selbst. Und dann macht Paulus hier noch was ganz Interessantes in diesem Text. Er sagt, hey, es gab damals eine Riesengruppe. Es waren nicht nur wir 12, die das mitgekriegt haben, sondern es gab noch eine richtig große Gruppe von Leuten, und zwar 500 Leute, die dabei waren. Und die meisten von denen, das sagt er dann im Text, die meisten von denen leben auch noch jetzt, in dem Moment, wo ich das jetzt gerade schreibe. Das heißt, man hätte tatsächlich zu denen hingehen können und hätte die fragen können. Und das ist aus historischer Sicht zumindest ein starker Grund dafür, dass man sagen kann, okay, also jetzt aus ganz historischer Sicht könnte man sagen, das ist ein ziemlich guter Grund, dass es tatsächlich passiert ist. Ein weiterer Grund ist, dass alle von denen, fast alle, bis auf Johannes, von diesen 12 Jüngern, die mit Jesus die ganze Zeit unterwegs waren und die das hinterher ja auch diese Idee davon, dass Jesus das getan hat, auch verbreitet haben und Kirchen gegründet haben, dass die alle für diesen Glauben verurteilt und hingerichtet worden sind. Also angenommen, es wäre der größte Schwindel der Weltgeschichte, was ja sein könnte man theoretisch mal meinen, ja, dass die 12 sich so hingesetzt haben und überlegt haben, jetzt ist Jesus tot. Aber wie kriegen wir das jetzt hin, dass es vielleicht nicht doch so dumm aussieht im Nachhinein? Okay, dann überlegen wir uns die Sache mit der Auferstehung und schreiben das mit da rein. Also spätestens in dem Moment, wo man jemanden die Knarre an den Kopf hält und sagt, also jetzt ist wirklich, ja, ernst, jetzt sag mal wirklich, was du meinst, hätte jemand doch gesagt, okay, ich geb's zu, ja, war totaler Quatsch, ja, wir haben's alle erfunden, tut mir leid. Nein, haben sie nicht, weil sie tatsächlich daran geglaubt haben, dass es wirklich passiert ist, weil sie live dabei waren. Und dritter Punkt ist noch, dass dieser Bericht von damals etwas ist, was bis heute wie keine andere antike Quelle bis heute gut überliefert ist. Also es gibt kein Buch aus der Antike wie die Bibel, was so gut überliefert ist wie die Bibel. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, kann natürlich auch sein, dass so im Laufe der Jahrhunderte so manches noch dazugekommen ist. Dann kann ja sein, dass man da irgendwelche Mönche so beim Abschreiben der Bibel mal so noch ein Kapitel dazu und die Auferstehung noch so mit da rein, weil es passt ja irgendwie besser zu Kirche und so. Nee, geht nicht, weil die ältesten Kopien, die wir heute von der Bibel haben, stammen aus dieser Zeit. Es gibt Teile der Bibel, die wir haben, die stammen tatsächlich aus dieser Zeit und es gibt dann richtig komplette Neue Testamente, die stammen so um die Zeit 250 bis 350, wo wir komplett die kompletten Schriften des Neuen Testamentes haben. Wer sagt, also dieses ganze Nachgedenke über tatsächlich Beweise oder irgendwie sowas, das interessiert mich. Es gibt ein richtig gutes Buch dazu, das ein Mann geschrieben hat, Lee Strobel, ein Journalist, der, als er angefangen hat, dieses Buch geschrieben hat, sehr, sehr skeptisch war. Seine Frau ist immer in die Kirche gegangen und hat ihm davon erzählt und er fand das total dumm und hat gesagt, das ist alles nur ein Märchen. Und dann hat er sich als Journalist auf den Weg gemacht und hat so richtige Wissenschaftler, Experten und Historiker und so dazu gefragt. Und wer sagt, also diese ganzen Punkte, die interessieren mich sehr, da würde ich dieses Buch empfehlen. Ich lege das einfach mal hin. Ihr könnt euch das gerne nachher mal angucken, wer da noch so ein bisschen weiterdenken will. Was ich damit sagen will, ist nicht, dass alle Leute, die nicht an Jesus glauben, komisch sind. Nein. Was ich damit sage, weil es ist ja immer noch eine Sache, die man glauben muss. Es ist nicht einfach nur eine logische Sache. Es ist immer noch etwas, wo man sagen muss, okay, ich glaube das oder nicht. Und da habe ich großen Respekt davor, wenn jemand sagt, nee, das kann ich nicht. Aber was ich sagen will ist, dass wenn man an diesen Jesus glaubt und auch glaubt, dass er tatsächlich auch verstanden ist, dann muss man nicht sein Gehirn an der Garderobe abgeben. Dann muss man nicht aufhören, logisch zu denken, sondern es funktioniert sehr gut. Auch mit wissenschaftlichen Argumenten und mit Punkten, über die man wirklich mal nachdenken kann. Ich glaube, also das ist das, was Paulus hier sagen wollte. Es gibt einen Charakter dieser Botschaft, und zwar ist es dieser Perspektive. Es ist eine Botschaft, kein Befehl. Es ist eine gute Nachricht von etwas, was für uns passiert ist. Es gibt einen Inhalt dieser Botschaft und dieser Inhalt ist, Jesus Christus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben und auferstanden und wer an ihn glaubt, der wird leben. Und es gibt die Grundlage dieser Perspektive. Und das ist, es geht tatsächlich um Geschichte, um echt passierte Fakten, die man glauben kann oder nicht, aber es ist nicht einfach nur ein Märchen. Ich glaube, die Frage vom Anfang, was ist das, wenn wir über unsere Zukunft nachdenken? Was hat das mit Glauben zu tun? Was hat das mit dieser Hoffnung zu tun? Ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat, mit der Frage, worauf kann ich hoffen? Und wenn ich diese Frage noch weiter ausdehne, sogar über dieses Leben hinaus. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir leben, viel damit zu tun hat, wie wir darüber nachdenken, was passiert über dieses Leben hinaus. Oder anders gesagt, wenn man anders sterben könnte, dann würde man anders leben. Ich glaube, dass es das Leben meiner Oma bis heute tief prägt, dass sie glaubt, und das ist nicht nur so eine schöne Idee, sondern das ist tatsächliche Hoffnung. Das ist keine Vertröstung, das ist Trost. Dass sie weiß, wenn sie stirbt, dann wird sie dort sein. Dann wird sie auferstehen und bei Jesus sein. Denn Jesus ist auferstanden. Jesus hat das nicht nur versprochen, dass wir das sein werden. Es wäre auch irgendwie komisch, wenn Jesus gesagt hätte, also wenn ihr an mich glaubt, dann werdet ihr sterben und wieder auferstehen. Aber er selber wäre einfach nur gestorben und das wäre es gewesen. Nein, er ist gestorben und ist auferstanden und hat damit gezeigt, Leute, genau das wird auch mit euch passieren, wenn ihr an mich glaubt. Und das wird euer Leben nach dem Tod vollkommen verändern. Es gibt eine andere Perspektive und es verändert auch euer Leben schon hier und schon jetzt. Ich glaube, dass es unser Leben in vielen Bereichen verändern würde und verändern kann. Ich glaube, es hat mit Hoffnung zu tun, dass ich weiß, wo ich hingehe. Es hat mit Sicherheit zu tun. Was auch immer kommen mag, am Ende kommt etwas noch viel Besseres. Es hat mit Gelassenheit zu tun. Ich muss mir nicht hier selbst beweisen und allen anderen in diesen 70, 80, 90 Jahren, die ich habe, dass ich ein toller Kerl bin, sondern es gibt mehr als das hier. Ich muss nicht in diese kurze Zeit, die mein Leben ist, irgendwie alles reinquetschen, sondern es wird mehr geben. Und es gibt ein Ziel, auf das ich zusteuere. Und dieses Ziel wirft ein Licht auf meine Gegenwart, was meine Gegenwart wirklich verändert. Und ich glaube, dass was Paulus hier wollte, ist eine Einladung, diesen Glauben mitzuleben. Weil, wie gesagt, das ist nicht etwas, wo Gott sagt zu uns, hey, hier ist eine Liste von Sachen, die du tun kannst, und dann kannst du Teil davon sein. Sondern, oder du musst erst so und so werden, oder du musst erst so und so sein. Sondern es ist einzig und allein, dass wir diesem Botschafter glauben, dass wir dieser Botschaft Glauben schenken. Und das wird anfangen, uns zu verändern. Und dazu lädt Paulus ein. Dazu würde ich einladen. Dazu lade ich ein. Ich glaube, dass das für mich persönlich eine der größten Teile der Antwort auf die Frage ist, wie lebe ich jetzt mit der Frage in Richtung Zukunft. Wir hören jetzt gleich noch ein schönes Musikstück. Ich freue mich schon darauf. Und ich möchte euch einladen, diese Zeit des Musikstücks zu nutzen, um vielleicht einfach den Text nochmal auf euch wirken zu lassen, um Gedanken in eurem Kopf kreisen zu lassen, um einfach Zeit zu nehmen, zu meditieren. Für mich ist Kunst, Musik immer etwas, wo ich besonders gut zur Ruhe kommen kann und das tun kann. Und ich würde gerne jetzt noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du nicht nur derjenige warst, der im Kreuz gestorben ist, sondern auferstanden bist. Das glauben wir. Das glauben Menschen, die dir vertrauen. Und es ist spannend zu überlegen, es gibt gute Argumente dafür oder vielleicht auch dagegen, ob das tatsächlich passiert ist. Ich glaube, du verstehst jeden Menschen, der sagt, ich weiß nicht, was ich darauf selber antworten soll. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, unsere Zweifel zu bedenken, unsere Fragen Antworten zu finden und irgendwie Glauben an dich, Vertrauen auf dich zu gewinnen. Das kannst du irgendwie auch nur du machen. Und ich bitte dich, dass du das tust. In Jesu Namen. Amen.